Apostelgeschichte, Kapitel 27. Da es aber beschlossen war, dass wir nach Welschland schiffen sollten, übergaben sie Paulus und etliche andere Gefangene dem Unterhauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Schar. Da wir aber in ein adramitisch Schiff traten, das wir an Asien hinschiffen sollten, fuhren wir vom Lande. Und es war mit uns Aristarchus aus Mazedonien von Thessalonich. Und kamen des anderen Tages an zu Sidon. Und Julius hielt sich freundlich gegen Paulus, erlaubte ihm, zu seinen guten Freunden zu gehen und seiner zu pflegen. Und von dannen stießen wir ab und schifften unter Zypern hin, darum, dass uns die Winde entgegen waren. Und schifften auf dem Meer vor Zilizien und Pamphylien über und kamen gen Myra in Lycien. Und daselbst fand der Unterhauptmann ein Schiff von Alexandrien, das schiffte nach Welschland und lud uns darauf. Da wir aber langsam schifften und in vielen Tagen kaum gegen Knidos kamen, denn der Wind wehrete uns, schifften wir unter Kreta hin nach der Stadt Salmone. Und zogen kaum vorüber, da kamen wir an eine Stätte, die da heißet Gutfurt. Dabei war nahe die Stadt Lasea. Da nun viel Zeit vergangen war und nunmehr gefährlich war zu schiffen, darum, dass auch das Fasten schon vorüber war, vermahnete sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt will mit Beleidigung und großem Schaden ergehen, nicht allein der Last und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens. Aber der Unterhauptmann glaubte dem Schiffsherrn und dem Schiffsmann mehr denn dem, was Paulus sagte. Und da die Antwort ungelegen war, zu wintern, bestunden ihre das mehrere Teil auf dem Rat, von dannen zu fahren, ob sie könnten kommen gen Phönix zu wintern, welches ist eine Antwort an Kreta gegen den Wind Südwest und Nordwest. Da aber der Südwind wehete und sie meineten, sie hätten nun ihr Vornehmen, erhuben sie sich gen Assos und fuhren an Kreta hin. Nicht lange aber danach erhub sich wieder ihr Vornehmen eine Windsbraut, die man nennet Nordost. Und da das Schiff ergriffen ward und konnte sich nicht wieder den Wind richten, gaben wir's dahin und schwebeten also. Wir kamen aber an eine Insel, die heißet Clauda. Da konnten wir kaum einen Kahn ergreifen. Den huben wir auf und brauchten der Hilfe und banden ihn unten an das Schiff, denn wir fürchteten, es möchte in die Syrte fallen, und ließen das Gefäß hinunter und fuhren also. Und da wir groß Ungewitter erlitten hatten, da taten sie des nächsten Tages einen Auswurf, und am dritten Tage warfen wir mit unseren Händen aus die Bereitschaft im Schiffe. Da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Gestirn erschien und nicht ein klein Ungewitter uns wider war, war alle Hoffnung unseres Lebens dahin. Und da man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man sollte mir gehorchet und nicht von Kreta aufgebrochen haben und uns dieses Leides und Schadens überhoben haben. Und nun ermahne ich euch, dass ihr unverzaget seid, denn keines Leben aus uns wird umkommen ohne das Schiff. Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des ich bin und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellet werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir schiffen. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird also geschehen, wie mir gesagt ist. Wir müssen aber anfahren an eine Insel. Da aber die 14. Nacht kam und wir in Adria fuhren um die Mitternacht, wähneten die Schiffsleute, sie kämen etwa an ein Land. Und sie senkten den Bleiwurf ein und fanden 20 Klafter tief. Und über ein wenig von dannen senkten sie abermal und fanden 15 Klafter. Da fürchteten sie sich, sie würden an harte Orte anstoßen, und warfen hinten vom Schiff 4 Anker und wünschten, dass es Tag würde. Da aber die Schiffsleute die Flucht suchten aus dem Schiffe und den Kahn niederließen in das Meer und gaben vor, sie wollten die Anker vorne aus dem Schiffe lassen, sprach Paulus zu dem Unterhauptmann und zu den Kriegsknechten: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, so könnt ihr nicht beim Leben bleiben. Da hieben die Kriegsknechte die Stricke ab von dem Kahn und ließen ihn fallen. Und da es anfing, Licht zu werden, ermahnete sie Paulus alle, dass sie Speise nehmen, und sprach: Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ungegessen geblieben seid und habt nichts zu euch genommen. Darum ermahne ich euch, Speise zu nehmen, euch zu laben, denn es wird euer keinem ein Haar von dem Haupt entfallen. Und da er das gesagt, nahm er das Brot, dankete Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle gutes Muts und nahmen auch Speise. Unser waren aber alle zusammen im Schiff 276 Seelen. Und da sie satt wurden, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Da es aber Tag ward, kannten sie das Land nicht. Eine Antwort aber wurden sie gewahr. Die hatte ein Ufer. Dahinan wollten sie das Schiff treiben, wo es möglich wäre. Und da sie die Anker aufgehoben, ließen sie sich dem Meer und löseten die Ruderbande auf und richteten den Segelbaum nach dem Winde und trachteten nach dem Ufer. Und da wir fuhren an einen Ort, der auf beiden Seiten Meer hatte, stieß sich das Schiff an und das Vorderteil blieb fest stehen, unbeweglich, aber das Hinterteil zerbrach von der Gewalt der Wellen. Die Kriegsknechte aber hatten einen Rat, die Gefangenen zu töten, dass nicht jemand so herausschwimme, entflöhe. Aber der Unterhauptmann wollte Paulus erhalten und wehrete ihrem Vornehmen und hieß, die da schwimmen könnten, sich zuerst in das Meer lassen und entrinnen an das Land. Die anderen aber, etliche auf den Brettern, etliche auf dem, was vom Schiffe war. Und also geschah es, dass sie alle erhalten zu Lande kamen.